1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1Live. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei, weil da ein Spielfilm läuft, der irgendwie bis 20 vor 2 geht. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer freien Themennacht. Das heißt, wir können uns heute Nacht über alles unterhalten, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer aufzuschreiben. Und es geht gleich los, nämlich mit Saskia. Und Saskia ist 20. Hallo Saskia. Hi Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht's bei dir? Mein Thema, das klingt so schon so ein bisschen nach einer Doktorarbeit, kann man sagen. Ja, bin ich und gespannt. Existenzängste und psychische Probleme bei meiner Generation. Oh. Also. Oh ja, das klingt so nach soziologischer Arbeit. Ja, so in der Art. Aber das ist halt ganz konkret für mich geworden und für einige meiner Freunde. Sag's nochmal, damit wir es nochmal genießen können. Okay, Existenzängste und psychische Probleme der heutigen Jugend. Ihr Arme. Okay. Existenzängste, psychische Probleme von Saskia. Ne? Darüber reden wir jetzt. Genau. Also ich mache mal einen ganz kurzen Rückblick. Ja. Und zwar vor anderthalb Jahren habe ich Abitur gemacht. Ja. Und mein Freundeskreis bestand damals aus Leuten, die alle viele Träume hatten und die auch dann halt verfolgen wollten. Ja. Ich denke, das ist bei allen so. Immer so. Genau. Ja. Und die warteten im Grunde alle darauf, dass sie entlassen werden aus der Schulzeit und das große Leben beginnen konnten. Mhm. Allerdings, ich würde nicht sagen, dass die Leute naiv waren, sondern wir wussten, was da auf uns zukommt, sprich Arbeitsmarkt und wie die heutige Gesellschaft überhaupt der Jugend entgegenblickt und so weiter. Mhm. Aber jeder, also ich rede von Leuten, bei denen ich wirklich behaupten würde, die hatten schon in dem Alter eine gut ausgeprägte Persönlichkeit. Mhm. Die wussten, was sie wollten und wer sie sind und was sie können. Oh, in dem Alter schon. Ja, würde ich einfach so behaupten. Wusste ich nicht in dem Alter, egal. Okay, ja, man wird ja auch heutzutage so ein bisschen getrimmt, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, ihr seid ja alle schon so schrecklich frühreif. Ja, das stimmt. Okay. Ihr habt ja schon mit 11, 12 habt ihr schon eure dritte Beziehung hinter euch. Ist mir schon klar. Ja, okay. Okay. Dann so. Nicht zu lange Einleitung. Okay, das war jetzt der Rückblick. Und ja. Dann halt heute sieht es so aus, dass diese Leute, von denen ich spreche, sehr, sehr starke Probleme haben. Und zwar spreche ich hier von Depressionen, von Angstzuständen, von Drogenproblemen, von teilweise Leute, die Selbstmordversuche hinter sich haben. Und da macht man sich schon seine Gedanken, wenn man das mitkriegt. Die sind dann alle so in deinem Alter, nämlich um die 20, ne? Genau. Ein bisschen älter vielleicht, 1-2 Jahre. Genau. Ja, woran liegt das? Liegt das daran, dass die Erwartungshaltung und der Druck zu groß ist? Ich denke, das liegt an vielen Sachen. Und zwar, man hat heutzutage keine Vorbilder mehr. Man kann sich einmal an den Werten halt, woran man sich orientieren kann, das weiß stimmt. Man nicht. Das reicht. Das ich meine, was soll man machen? Politik? Nein. Kirche? Da gibt's keine Vorbilder. Kirche? Wie bitte? Kirche? Kirche auch nicht. Nein, Religion wird ja heutzutage einem offen gelassen im Grunde, was man will. Man hat viele Wahlmöglichkeiten, was schön ist. Aber wird dann damit auch alleine gelassen, ne? Das stimmt. So, genau. Früher wurden die Leute christlich erzogen, Punkt aus. Das war halt dann so. Und dann konnte man sich später entscheiden, ob man dabei blieb oder ob man nicht dabei blieb. Aber es wurden einem auf jeden Fall schon mal handfeste, wie ich finde, gute Werte vermittelt. Ja, genau das. Mhm. Und jetzt ist man in einer Welt mit 1000 Möglichkeiten. Mhm. Es sind schon wieder so viele Möglichkeiten, dass man nicht mehr weiß, wohin. Und deswegen das kann ich verstehen. Ja. Und man muss sehr stark sein, um sich aussuchen zu können, ne? Um nicht unterzugehen in der Flut der Möglichkeiten. Ja. Ja. Und einige Leute machen es dann so, die wollen sich dann aus der Realität ausklinken, nehmen Drogen. Oder, wobei, das Problem gab es immer schon. Mit den Drogen, das weiß ich, als ich in deinem Alter war, gab es das halt auch mit vielen, das ist ganz extrem, dass es auch so eine Drogenszene gab. Ich glaube, das ist nicht so ganz typisch, aber das mit den Werten, was du gerade gesagt hast, das ist typisch. Mhm. Das glaube ich auch. Mhm. Weil wenn man mal so 20 Jahre zurückgeht, da gab es noch mehr politische Werte. Ich war friedensbewegt, wir waren auf Friedensbewegungen, da gab es Heinrich Böll, da gab es Willy Brandt und so weiter. Das waren dann alles schon so Ikonen, die schon als Vorbilder dienten. Gibt's heute gar nicht mehr. Ja. Ja. Wie ist es denn jetzt ganz persönlich bei dir? Also ich selbst habe auch direkt nach dem Abitur Angstzustände bekommen. Ja. Wobei ich echt sage, Domian, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals diese Probleme kriegen würde. Mhm. Weil ich mich selbst immer als einen starken Menschen gesehen habe. Und allerdings auch als einen sehr nachdenklichen Menschen und als auch einen Menschen, der sich selbst verwirklichen möchte. Und dann kam das Abitur und da ist irgendwie eine kleine Welt, das ist sowas wie eine Schwellensituation, kann man sagen. Wie ist es denn jetzt? Was machst du im Moment? Also ich möchte selbst in die Medien. Ich habe 2 Praktika im Medienbereich gemacht, ja, und will halt nächstes Jahr studieren, aber bin mir halt total unsicher und immer noch selbstorientierungslos, weil ich nicht wirklich, ich bin mir mit nichts sicher im Grunde. Mhm. Die ganze Sicherheit wurde einem. Weißt du, was ich auch ganz problematisch finde in eurer Altersgruppe im Moment? Mhm. Dass man euch so unfassbar unter Druck setzt. Also ja. Mutti, ihr müsst eigentlich mit 22 schon promoviert sein, müsst 10 Praktika und ein Volontariat haben und dieses und jenes, ja, und dann habt ihr Chancen. Sodass da gar keine Gelassenheit mehr ist, zu sagen, was ich immer gut finde, macht mal ein Jahr, arbeitet und geht ein Jahr auf Weltreise oder irgend sowas, um einfach Erfahrungen zu sammeln. Dass die meisten von den ganz jungen Leuten da gar keine Muße mehr zu haben, weil sie Angst haben, dann gar nicht mehr in den Job reinzukommen und mit 30 schon zum alten Eisen zu gehören. Ja. Das finde ich auch ganz schlimm. Das finde ich, gerade wenn du auch noch in die Medienbranche willst, das weiß ich ja wirklich hier, das ist ein Haifischbecken, das ist ganz ja schlimm und dieser Alterswahnsinn und Jugendkult und das ist wirklich schwierig. Ja, gut, jammern bringt auch nichts. Was macht eben man? Was macht man? Ja, was macht man? Das ist eine gute Frage. Da bin ich dahinter, bin ich auch noch nicht gekommen. Eine Freundin von mir hat eine Lösung gefunden, die hatte nämlich auch ganz starke Probleme. Was hat sie gemacht? Sich in den Flieger gesetzt, die ist jetzt auf den Kanaren und ist dort als Animateurin für ein Jahr. Mhm. Und sie schreibt mir momentan regelmäßig E-Mails und spricht von ihrem Glück, von ihrer... Finde ich keine schlechte Idee, sowas mal zu machen. Ja. Da muss man aber auch bewusst sich dagegen entscheiden und sagen, okay, dann habe ich jetzt halt ein Jahr in dicken Anführungszeichen verloren, was so die übliche Karriereplanung anbelangt. Aber dieses Jahr ist irgendwie gut für mich und ich mache da Erfahrungen, vielleicht lerne ich Leute kennen, die mich wieder, die mir einen Anstoß geben für was Neues. Ich glaube, du und ihr, die ihr Abitur habt, seid ja sowieso schon etwas bevorzugt aufgrund eures Bildungsstandes. Mhm. Ihr könnt euch ja informieren. Mhm. Ne? Ich finde es auch schwieriger mit Leuten, die nicht so qualifiziert sind. Die stehen, glaube ich, unter noch größerem Druck. Man muss sich, glaube ich, einfach dann die Freiheit raushauen, zu sagen, ich nehme mir jetzt das Recht, das zu machen und ich gucke, lass mich nicht einschüchtern vor all den Warnungen, was alles passieren kann, wenn ich nicht jetzt sofort funktioniere. Mhm. Und sich vielleicht auch, was das Stichwort Werte anbelangt, dass man sich kundig macht und sucht. Man sucht ja einfach. Es gibt ja, lies Bücher, beschäftige dich mit anderen Religionen, wenn du die Sehnsucht nach so etwas hast. Im Grunde könnte man auch sagen, dass eigentlich könnte man ja all die ganze Jugend jetzt belächeln. Eigentlich. Damit meine ich, wir leben ja in einem, als Deutschland ist ja ein industrialisiertes Land und sowas und geht's ja eigentlich ganz gut. Ja. Ich höre jetzt schon die Schreie überall. Nein, das ist so. Natürlich. Und wenn man das vergleicht, im Grunde, wie ich würde sagen, wir gehören zu den reichsten 10% vielleicht auf der ganzen Erde. Und gut, das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema, ich weiß, aber im Grunde könnte man dann sagen, ja, was haben die denn eigentlich? Die haben doch eigentlich alles. Mhm. Ja, aber das ist es nicht. Man jammert auf hohem Niveau, das muss man schon so sagen. Ja. Ne? Aber in dem Ganzen liegt eben auch die Chance, dass man selbst initiativ wird und wenn man die Sehnsucht hat nach einem Wertesystem, dass man sich dann auch auf den Hintern setzt oder in eine Buchhandlung geht oder in eine Bücherei und einfach mal anfängt zu lesen. Ja. Ne? Was sagt der Kant? Was sagt Buddha? Was ist eigentlich mit den Christen, die man irgendwie vielleicht so belächelt und sagt, nee, ist nicht mein Ding, aber da kann man ja vielleicht auch nochmal nachlesen, was ist da los und so weiter. Okay, aber wenn man das macht, wenn man sich zum Beispiel mit Philosophie beschäftigt, was ja ich auch mal gemacht habe, ja, dann stellt man irgendwann fest, okay, es gibt gar nicht die Wahrheit, weil irgendwie jeder Philosoph kritisiert den anderen ja und bei jeder Theorie kann man wieder etwas finden, was das Ganze, die Theorie wieder verwischt im Grunde. Das stimmt. Deswegen muss man für sich suchen und man muss das hoffen zu finden, was einen für sich selbst weiterbringt. Und wenn es keine Philosophie ist, ist es vielleicht eine Religion. Habe ich auch hinter mir, den Weg. Genauso. Ja, ich habe deine Geschichte gelesen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist alles mühsam. Es ist alles nicht einfach. Es ist mühsam. Einerseits kann man ja froh sein, dass wir vielleicht nicht mehr in so einem starren Erziehungssystem leben, wie, weiß ich jetzt, in den 50er Jahren, wo alles ganz streng zuging und man musste in die Kirche und da musste man konfirmiert werden. Und hat ja auch seinen Vorteil, dass man eben frei ist. Und vielleicht entsteht jetzt aus dieser Freiheit auch aufgrund von Eigeninitiative auch etwas Gutes. Mhm. Also man, ne, man kann das beklagen, dass es so ist, wie es ist, aber dann muss man sagen, okay, was mache ich jetzt daraus? Nur so kann man immer an Probleme rangehen. Nur jammern und sagen, na, früher war alles besser, bringt auch nichts. Das stimmt. Ne, das finde ich auch ganz schlimm, immer auch in meiner Generation oder Leute, die noch älter sind, die dann immer sagen, ja, früher, da, das hat mich früher schon immer genervt. Ja, vielleicht war es besser, vielleicht war es auch schlechter. Jetzt ist jetzt und jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt aus den Socken kommen. Das stimmt. Aber man wird ja auch im Grunde geprägt vom Schulsystem im Moment, dass wo sogar den Abiturienten auch gesagt wird, im Grunde macht was, macht es so und so, sonst werdet ihr nichts, sonst könnt ihr nichts. Mhm. Für viele Ausbildungsplätze wird heutzutage Abitur verlangt, wo vorher Haupt- oder Realschule gelangt hat. Ja, denen geht es dann teilweise noch schlechter, was das betrifft. Was ich auch nur sehr wichtig finde, ist so die Eigeninitiative. Dass man sich auch wirklich nicht kirre machen lässt von sogenannten schlauen Beratern, sondern dass man so sein Ding macht. Dass man in sich hineinhorcht, was will man? Und wenn es auch noch so aussichtslos erscheint, dass man es erstmal versucht. Das finde ich wichtig. Ja. Aber das, was so extrem wurde im Grunde, was ich eben gesagt habe, Depressionen, Angststörungen, Drogenprobleme, also es ist ganz massiv geworden. Weil eine, die hat einen Selbstmordversuch hinter sich und das hätte ich niemals vermutet, wenn man die Leute vor anderthalb Jahren gekannt hätte. Mhm. Ja, da kann man vielleicht auch von den Schulen einen Vorwurf machen. Ich meine, das ist ein großes Thema, über was wir jetzt reden, dass sie auch nicht genügend die jungen Leute darauf vorbereiten. Ja, das stimmt. Mental auch nicht vorbereiten darauf. Ja. Mhm. Saskia, jetzt kommen wir ja große philosophisch-soziologische Diskussionen hier. Ja, aber finde ich auch gut, mal über sowas zu reden, so grundsätzlich. Ich hoffe, dass du, was ist denn dein Traum im Medienbereich? Was willst du machen später mal? Dein Traum, genau, was lass uns über deinen Traum noch reden. Mein absoluter Traum, ja. Das wäre im Grunde... Moderatorin im Fernsehen. nicht ganz. Also im Grunde mein Traum wäre auch zum Beispiel dein Job. Ja. Unter anderem, aber auch vielleicht... das Verbinden mit im Ausland sein, und zwar berichten übers Ausland. Das sind so du kennst zum Beispiel Vox-Tours oder sowas, ja. Das sind natürlich Traumberufe. Okay. Das ist mein Traum. Ja, okay, das ist dein Traum. So, jetzt setze dich auf deinen Hosenboden und gehst in die Richtung. Vielleicht in ein paar Jahren treffen wir uns wieder und dann ist Saskia eine Fernsehmoderatorin und berichtet aus Indien oder weiß ich was. Wer weiß. Alles Liebe, toi toi toi. Dankeschön. Tschüss, Saskia. Ciao. So ihr Lieben, hier ist Radio 1 Live mit Domian, dem Telefontalk hier vom WDR, heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir plaudern wollt, reden wollt, diskutieren wollt, hier jetzt live in der Nacht im Radio 0800 220 50 50 und an dieser Stelle ein Hinweis auf unsere Promi-Fernsehsendung am Samstag. Samstag ist mein Gast, freue mich da sehr drauf. Der hart, aber fair Moderator Frank Plasberg, hoch ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, mit Grimme-Preis, mit Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, hat die höchsten Einschaltquoten mit seiner Polit-Talkshow hier im westdeutschen Fernsehen, bundesweit mittlerweile sehr geachtet, neben Christiansen und Maybrit Illner. Ja, er ist mein Gast um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen und wenn ihr euch auch mit ihm unterhalten wollt über politische Themen, über seine Show, vielleicht aber auch über private Themen, das steht euch offen, dann meldet euch am besten jetzt schon unter domian@wdr.de, meldet euch an mit eurer Telefonnummer und dann vielleicht seid ihr in der Sendung am Samstag. So, hier ist Hanni. Hanni ist 56 Jahre alt. Hallo Hanni. Hallo. Jo. Hanni, um was geht's? Ja, erstmal ein großes Kompliment an deine Sendung. Ich gucke dich fast jede Nacht. Das ist nett. Freue ich mich. Vielen Dank. Und ja, mein Thema ist, es geht um die Anwendung von Opioiden in der Schmerztherapie. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja, hab ich. Ja. Bist du betroffen selbst? In Deutschland weit über 2 Millionen Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Ja, großes Problem. Bist du selbst betroffen? Ja. Ja, was hast du? Na, ich habe einen Unfall gehabt. Mir ist einer mit dem Auto in die Seite reingefahren und dadurch hat sich meine Wirbelsäule zur Seite geknickt. Oh. Und ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren 4 ganz große Operationen gehabt und bin da verschraubt und... Das heißt, die Wirbelsäule ist verschraubt worden? Ja, ich habe 38 Titanschrauben drin. 38 Titanschrauben in der Wirbelsäule? Ja. Die hast du jetzt noch in dir? Ja, die bleiben auch drin. Die bleiben drin? Ja. Hat das zur Folge, dass du dich bewegen kannst wieder richtig? Kann wieder, ja. Ja, aber es ist mit Schmerzen verbunden. Ist mit Schmerzen verbunden. Daher auch dein Thema. Und die werden auch eigentlich immer bleiben, Schmerzen, aber... Wie gehst du gegen die Schmerzen vor? Na, man kann... Die Lebensqualität ist ja, wenn man Schmerzen hat, nicht so doll, ne? Ja. Und ich klebe zum Beispiel ein Morphinpflaster. Ja. Das ist ist so ein Membranpflaster, das klebt man auf den Po oder auf den Oberarm. Wie groß ist das? Wie groß ist denn das? Es gibt verschiedene Größen. Ich klebe zwei. Das eine ist so, wie groß würde das sein? 6-7 cm x 4 cm. Ja, also gar nicht so sehr groß. Nee. Und das sieht man auch nicht, weil das so transparent ist. Dieses Pflaster ist getränkt mit Opiaten. Opioide sind da drin. Nicht Opiat. Das gibt wie so eine Membran über die Haut. Mhm. Das heißt, das Pflaster gibt in einer Stunde 100, also was ich habe, 125 Mikrogramm pro Stunde ab. Gibt das Pflaster an die Haut ab und das zieht dann ins Gewebe ein? Es geht ja direkt in den Blutkreislauf. Ja. Ne? Das heißt, du klebst das Pflaster aber nicht dahin, wo die Schmerzen sind. Nee. Das ist völlig wurscht, wo du es hinklebst. Ja. Mehr oder weniger. Es geht darum. Ja, das ist wurscht. Auf dem Oberschenkel, ja. Auf dem Oberarm, ich klebe es auf dem Po. Ja, das geht also darum, das ist eine sanfte Aufnahme dieses Wirkstoffes in den Körper. Ja, das wirkt dann über das zentrale Nervensystem. So. Wie lange hält die Wirkung an? Na, normalerweise klebt man alle 3 Tage immer Neues, nicht? Man muss ja das regelmäßig kleben. Weil man ja, da wird ein Spiegel aufgebaut. Mhm. Ach so, ja. Mhm. Nicht? Weil, also, ein bestimmtes Level aufgebaut, ne? Ja, wenn du jetzt da runter gehst, wenn du es mal vergisst, das ist mir also 2-mal passiert. Ja. Also das sind höllische Schmerzen, die man dann kriegt. Das heißt, du, das machst du regelmäßig ich mit diesem Pflaster? Alle 2 Tage klebe ich ein neues. Seit wann schon? Na, jetzt seit 2,5 Jahren. Also nach dem Unfall, nachdem du aus dem Krankenhaus gekommen bist? Nee, schon vorher. Schon vorher? Wie vorher? Bevor du noch als im Krankenhaus warst? Nach den ersten 2 Operationen. Also, ja. Vor den ersten 2, Entschuldigung. Vor den ersten 2 Operationen, weil man mir erst mal helfen wollte und ich nicht Oral-Tabletten einnehmen wollte, Morphium. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, du hast so eine extrem schwere Rückenverletzung. Du hast über 30 Verschraubungen im Rückgrat. Nur so war wieder gewährleistet, dass du gehen kannst. Aber ich fasse es nochmal so zusammen, einhergehen permanente Schmerzen, die du auch nie loswerden wirst. Ne? So genau. Ist es. Was ist jetzt der Vorteil von dem Pflaster gegenüber zum Beispiel Tabletten oder Tropfen? Naja, es sind kaum Nebenwirkungen. Ja. Du bist nicht schläfrig. Also der Magen ist nicht belastet? Der Magen, die Nieren, die Leber, alles nicht belastet. Ja. Nicht? Und und es ist eben permanent aufgebaut, dass der Level immer gleich ist, Und dadurch, gibt natürlich auch Tage, da geht es einmal nicht so gut, ne? Es gibt wirklich keinerlei Nebenwirkungen, dass dir... Nee, gar keine. Dass dir irgendwie doch ein bisschen übel ist oder... Nee, überhaupt gar nichts. Weil das direkt ins Blut geht? Ja. Und dann dorthin weitergereicht wird, wo es Not tut quasi. Ja, genau so ist das. Ja. Wenn du diese Pflaster nicht mehr nehmen würdest, könntest du überhaupt existieren? Was könnte ich das? Könntest du überhaupt leben? Und, nee. So stark wären die Schmerzen. Ja, also ich sage mir, es ist 2-mal passiert, dass ich vergessen habe, neu zu kleben. Da hat mich dann gewundert, dass ich wahnsinnig Schmerzen bekommen habe und also es war fürchterlich, bis ich dann auf einmal am nächsten Morgen, denke ich, du hättest ja gestern Abend das Pflaster kleben müssen, jetzt aber schnell. Dann habe ich geklebt und dann ging's. Und nach einer halben Stunde war alles wieder okay. Ja, erklär mir doch noch, Hanni, warum nach diesen schweren Operationen an deinem Rücken, da könnte man ja auch denken, okay, da sind jetzt 35 Schrauben im Rücken, irgendwann gewöhnt sich der Körper daran und dann gehen die Schmerzen auch zurück. Warum hast du diese konstanten Schmerzen und wirst du sie immer haben? Ja, du musst dir das vorstellen. Die Wirbelsäule hat sich nach der Seite, hat den Knick gemacht, einen Winkel um 68 Grad. Das ist also eine ganze Menge, ne? Allerdings, ja. Und weil das Auto dir von der in die Seite gefahren ist. Mir in die Seite Und die ist so richtig schön mit Wucht reingefahren, ne? An einer Ampel, die für mich grün war, ne? Ach, das auch noch. Das heißt, Übergang. Ja, ja, ein junger Bursche, der keinen Führerschein hat und dem das Auto auch nicht gehört hat. Ehe du das weiter erklärst mit den Schmerzen, ja. Zwischenfrage. Gestreckt werden. Nee, lass mich irgendwas so fragen, ehe du das weiter erklärst. Kriegst du Schmerzen, hast du Schmerzen das Geld bekommen? Nee, gut, da ist ja nichts zu holen bei dem. Das ist nicht zu holen. Sozialhilfeempfänger und. Verstehe. Ja. So, jetzt erklär mal, warum du immer Schmerzen haben wirst. Ja, es musste ja wieder gestreckt werden. Ja. Und das muss natürlich operativ künstlich gemacht werden. Mhm. Und da wird praktisch mit zwei Operationen, einmal von hinten, mhm. wie man sich das denkt, nicht an die Wirbelsäule gegangen und einmal von vorne. Mhm. Da musste man mir eine Rippe entfernen, dass man da rankommt, man praktisch alles ausgeräumt und mhm. nachher wieder reinstopft. Ne? Mhm. So musst du dir jetzt vorstellen. Mhm. Und da ist praktisch von hinten und vorne wie ein Gestänge drin. Mhm. Und das wurde fixiert mit diesen Schrauben. Und dadurch, dass ja dort auch das zentrale Nervensystem langläuft. Alles läuft ja lang. Mhm. Nicht? Naja. Ist es natürlich alles ein bisschen verletzt worden. Ach so. Und das wird sich nie, kann sich nie wieder richtig regulieren allein. Nee, also, nee. Also aber ich meine, ich habe, wenn man jetzt eine Skala hat von 1 bis 10, bin ich so ungefähr 3, 4 auf dem Level. Also ist schon super. Also von den Schmerzen her. Ja. Trotz der Pflaster. Ja. Trotz der Pflaster. Mhm. Musst du eigentlich die Dosis immer erhöhen, um den Effekt zu haben? Oder reicht es aus, wenn du diesen, wie du es nennst, den Spiegel oder das Level hältst? Also ich habe angefangen mit 75 Mikrogramm. Ja. Und bin jetzt bei 125. Aber mit den 75, da war ich nicht lange drauf. Da musste man mich dann stufenweise höher bringen. Ja. Aber es kann sein, dass sich das natürlich doch etwas verbessert von den Schmerzen, ne? Ach so, dass du es wieder runterfahren kannst. Dass man es wieder langsam runterfährt, aber das geht eben nur unter ärztlicher Aufsicht. Ist klar, ist klar. Wird man da süchtig von? Kann man da süchtig von? Ja? Nö. Nee. Gar nicht. Also es hat wirklich nur die Wirkung, was heißt nur, ausschließlich die Wirkung, die Schmerzen sind weg, sonst hast du keine irgendwie, dass du dich wo toller fühlst oder ein bisschen high bist oder so, das ist alles nee, nicht ist der Fall. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Bloß das, sowas wird ja auch, es gibt ja so viele verschiedene Schmerzerkrankungen auch, ne? Meistens sind die ja, hängen die ja mit dem Rücken zusammen, Schmerzerkrankungen. Ja, ja. Aber es gibt eben viel zu wenig Ärzte und das ist eigentlich auch ein Anliegen, dass ich habe, die eben damit arbeiten, um vielen Menschen, ich bin ja auch beim Schmerztherapeuten in Behandlung und da sieht und hört man ja so allerhand. Ja. Und dass viel zu wenig Ärzte sich daran wagen, dieses Pflaster, das ja für den Körper viel besser ist als Tabletten. Ja, ja. Oder Tropfen. Ja, wie du gerade gesagt hast, ja. Ja, weil eben erstens, wie gesagt, die Nebenwirkungen, es gibt ja verschiedene. Achso, du meinst, du wirst quasi dafür auch ein bisschen Werbung machen, dass das eine gute Sache ist und darauf aufmerksam machen, dass viele sich da nicht antrauen an diese Methode. Genau so ist es. Nicht? Und ich meine, ich bin in der Situation, eine sehr gute Ärztin zu haben, die dann gleich gesagt hat, wir versuchen das ganz einfach, ob mir das was bringt. Und ich war eigentlich vom ersten Moment an hellbegeistert. Ja, wie ist denn, wichtige Frage immer, zahlen die Kassen das? Ja. Die zahlen das, ist auch sehr teuer, aber sie bezahlen. Sie bezahlen das, ne? Also ich habe, wenn ich muss ja nur zwei verschieden große kleben, weil die größten sind eben 100 und ich muss 125 kleben. Also wenn ich jetzt 20 25er habe und 20 100er, das sind ungefähr 2.500 Euro. Oh ja, oh ja. Und das reicht bei mir dann für 80 Tage nur, ne? Also, das fand ich jetzt einen sehr interessanten Hinweis von dir, das mal so erzählt zu haben, auch welche Wirkung diese Pflaster haben, weil ich weiß, dass wir viele kranke Leute haben, die uns zuhören, die vielleicht jetzt irgendwie einen Gedankenanstoß bekommen haben. Würde dich gerne zum Schluss noch fragen, Hanni, nach so einem schweren Autounfall, unverschuldet, du bist bei Grün über die Ampel gegangen, kannst du ohne Angst auf die Straße gehen? Ja. Das geht wieder. Ja, na klar, man muss ich ja. Ich meine, im Moment muss ich noch, um den Rücken etwas zu stützen, mit Krücken gehen, ne? Ja, ja. Aber ich bewege mich in der Wohnung völlig frei, ohne Krücken und alles. Das ist eben nur, um das noch nicht zu überlassen. Mhm. Ne? Aber du kannst auch mit den Krücken einkaufen gehen. Ja, ja, mit kleinem Rucksack und so. Mhm. Und das geht alles. Ich muss es ja machen, mir macht es ja keiner, ich bin ja allein. Ich habe noch eine Frage zu diesen Pflastern. Haben die eigentlich einen speziellen Namen? Also, ja, das ich klebe, das heißt Durogesic. Aha. Da ist Fentanyl drin. Fentanyl ist ein chemisches Opioid, das auch während Operationen als Schmerzmittel verwendet wird. Ja, ich glaube, wenn jemand seinen Arzt darauf anspricht, wird er das auch wissen, genau was es ist. Aber du hast es jetzt mal genannt, insofern ist es auch ganz, ganz hilfreich vielleicht. Ja, es gibt verschiedene, ne? Ja, ja, ich glaube das, ja, ja. Weil es gibt, das sind ja immer patentierte Namen dann, ne? Und es gibt ja viele Firmen, die daran jetzt irgendwie verdienen wollen, jetzt, ne? Ja, genau, ja, ja. Jetzt habe ich zum Schluss eine ganz andere Frage noch. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Berlinerin bist? Ja, ich wohne aber nicht in Berlin, hast du mitgekriegt, ja? Nee, die Stimme, die Sprache ist Berlin. Ja, ich bin seit 4 Jahren erst in Hamburg. Ach so, in Hamburg. Und in Hamburg klingt es gar nicht. Ja, nee, da wohne ich ja erst seit 4 Jahren. Hast du Sehnsucht nach Berlin? Jein. Ja, na so weit ist es ja auch nicht auseinander, kann man ja mal hinfahren. Eben, aber sicherlich hängt man dran. Ich habe 51 Jahre in Berlin gelebt. Ja, du bist ja mit Leib und Seele Berlinerin. Ja, aber ich muss sagen, ich fühle mich hier auch sauwohl. Und warum bist du nach Hamburg gegangen? Naja, das war so der liebe Wien. Ach, der liebe Wien. Aber das hat sich erledigt. Die Hanni geht wegen der Liebe nach Hamburg. Ja, na, ich bin verwitwet seit ein paar Jahren. Ach so. Und so allein sein wollte ich, aber ich habe mich dann doch anders orientiert, habe hier eine Traumwohnung. Und dann bleibe ich halt hier. Ist ja auch eine schöne Stadt. Hamburg mag ich auch sehr gerne. Ja, Hamburg ist sehr schön. So, liebe Hanni. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, vielleicht hat es ein paar Leuten geholfen oder einen Anstoß gegeben, dass diese Leute mit den Ärzten mal reden, ob das vielleicht für ihren Fall auch was ist. Ja, die sollen ruhig auch die Ärzte drauf ansprechen. Ja, genau, so meine ich das auch. Schön, dass du angerufen hast. Danke und auch. Alles Liebe und alles Gute, Hanni. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder meldet unter domain@wdr.de. Hier ist Jackie. Jackie, stimmt das? Ja, stimmt. Jackie, eine Frau, 35 Jahre alt. Genau. Hallo, guten Jackie. Abend, Domian. Ja, guten Abend. Ich hatte vor 5 Jahren schon mal angerufen. Vor 5 Jahren? Da haben wir gesprochen miteinander. Das ist lange her, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es sei denn, du sagst mir ein paar Stichworte, manchmal es zu den... Es ging damals um Drohbriefe. Ja. Da habe ich Drohbriefe bekommen, da hast du mir geraten, eine Anzeige zu machen. Ja. Das Polizei zu melden. Geht es heute auch wieder um das Thema, oder? Nein, es geht um ganz anderes Thema. Achso, dann leg mal los. Ich gehe seit einem halben Jahr anschaffen. Seit einem halben Jahr erst? Richtig. Also du hast erst. Und zwar als Hostess, als Begleitservice, ne? Ja, also das erst sollte sagen, ich dachte, dass du das vielleicht schon länger machen würdest. Und das hat mich gerade erstaunt. Seit einem halben Jahr? Seit einem halben Jahr und mein Freund weiß das nicht. Ja, wie lange bist du mit dem Freund zusammen? Seit 3,5 Jahren jetzt. Mhm. Und warum gehst du anschaffen? Ja, und zwar, das ist eine Geschichte, ein Kollege von ihm hat mich auf die Idee gebracht, das zu machen. Ein Kollege von ihm? Ja, von ihm, genau. Von deinem Freund? Weil mein Freund wollte mal einen Dreier ausprobieren. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht mit dem Kollegen, mit seinem Kollegen, gemerkt. Und dann hatte sein Kollege zu mir mal gesagt, unter 4 Augen, Mensch, du könntest mit deiner Figur mal was anderes noch ausprobieren. Ach. Da habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht. Das ist ja schon ein krasser Hinweis, ne? Oder ein, ja. Hat der Verbindungen oder hat er es einfach nur so gesagt? Der hatte Verbindungen auch gehabt, aber ich habe ihm gesagt, ich mache das nicht. Aber hinter seinem Rücken habe ich das trotzdem gemacht. Aufgrund dessen, dass er das gesagt hat? Ja, weil ich neugierig war, wollte das mal ausprobieren. Das heißt jetzt, du sagst, als Hostess ist Hure, ne? Ja, richtig. Ja. Hostess ist so der schickere Ausdruck, ne? Ja. Wie arbeitest du? In einem Club arbeitest du? Nee, ich nehme Kontakte über, wie gesagt, über das Internet auf. Ja. Über so Telefonlines. Ja. Und da beziehe ich dann also diese Kontakte, ne? Und Geschäftsmännern. Wie viele Kunden hast du so in der Woche? So 1 bis 2 Kunden. 1 bis 2 Kunden. Mhm. Bloß bei mir ist das Problem, Domian, also ich habe jetzt ein total schlechtes Gewissen meinem Freund gegenüber. Das kann ich gut verstehen. Warum machst du das denn überhaupt? Ja, wegen dem Geld, ne? Weil man ist es denn so nötig? Hast du das Geld das so nötig? Nicht, aber wie gesagt, man kann sehr schnell viel Geld verdienen. Na gut, das ist natürlich klar. Man kann mit vielen Dingen sehr schnell Geld verdienen und muss sie trotzdem nicht machen. Also du bist nicht in irgendeiner Schulden-Notsituation. Nein, das gar nicht. Hast du denn auch noch einen normalen Job? Ich bin Kosmetikerin. Du bist Kosmetikerin. Mhm. In diesem Job gehst du auch normal nach. Das mache ich auch. Ja, und das andere so nebenher. Wohnst du mit deinem Freund in einer Wohnung? Bis jetzt ja nicht. Wir Ach so, das, heißt, das ja. heißt, das kannst du besser jetzt so hindrehen, dass er das nicht mitbekommt. Richtig. Mhm. Die Kontakte habe ich auch übers Handy vorwiegend. Ja. Lass mich nochmal, bevor wir über deinen Freund weitersprechen, fragen, wie ist denn das für dich, dann mit wildfremden Kerlen nur des Geldes wegen dann zusammen zu sein? Ich sag mal so, die sind sehr gepflegt, die Männer. Was sind die? Sehr gepflegt. Gepflegt, ja. Muss ich echt sagen. Und sehr vornehm, anständig, höflich. Ja. Also die wissen sich schon zu benehmen. Also dir macht es nichts aus, für Sex Geld zu nehmen? Nicht wirklich. Schaltest du dein sexuelles Empfinden währenddessen ganz ab? Komplett. Komplett? Komplett. Das heißt, du hast da keinen Orgasmus bei? Nichts. Du spielst da was vor. Du spielst da was vor? Ja. Mhm. War denn schon mal, ich meine, so viele waren es dann ja noch nicht, weil du ein halbes Jahr das erst machst, war da schon mal einer bei, den du durchaus auch attraktiv fandest? Und oh, da waren schon einige dabei. Und dennoch ist die Versuchung nicht dann da, sich dann doch eher ein bisschen mehr drauf einzulassen sexuell? Nein, weil ich liebe meinen Freund. Mhm. Ich kann das wirklich auch trennen. So, jetzt sind wir beim Freund. Wenn man den Freund wirklich liebt, macht man sowas eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, Jürgen, aber... Was bringt? Du kriegst jetzt, wie viel verdienst du pro Einsatz ungefähr? Ich verdiene manchmal so 300 bis 350 Euro. Okay, das ist natürlich schönes Geld. Für was gibst du das aus? Ja, wie gesagt, für CDs, Klamotten, für sowas? Schuhe. Also für ich sag jetzt mal, für Firlefanz, ne? Für materiell... Ja, ja, doch, für materiellen Luxus. Ja. Und dafür betrügst du deinen Freund, von dem du sagst, dass du den liebst und dass der dir wert ist, der würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und würde dich in den Mund schießen. Ja, der würde sofort die Beziehung beenden. Und das riskierst du also für ein paar Schuhe und ein paar läppische CDs? Bist du wahnsinnig? Du bist eine erwachsene Frau von 35 Jahren. Ja. Du hast einen Job. Du hast also ein Auskommen. Ja. Dein Freund verdient wahrscheinlich auch nochmal. Hat er auch einen Job? Er hat auch einen Job. Ja. Also im Prinzip ist alles gut. Also ich frage jetzt nochmal, dahinter steckt nicht irgendeine sexuelle Frustration oder so. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Es geht nur um die Kohle. Es geht um das Geld, weil das Geld mich reizt. Das ist wahnsinnig, Jackie, was du tust. Ich meine, mein Freund wundert sich immer schon, Mensch, warum hast du schon wieder neue Schuhe oder auch mal eine neue Jacke oder so, wie auch immer. Nein, das ist absoluter Wahnsinn, den du da machst. Ich sage jetzt mal, du riskierst wirklich Kopf und Kragen. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn man... ich mache aber immer mit Kondom. Ja, nein. Ja, gut, das setze ich mal voraus. Ja, nein, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte es im übertragenen Sinne. Du riskierst Kopf und Kragen, nämlich du riskierst deine Beziehung, deine Liebe, vielleicht das, was dir das Wichtigste in deinem Leben im Moment ist. Ja. Ist dein Freund das Wichtigste dir im Leben? Im Grunde genommen ja. Mann. Das Weil er ein wahr. Ehrlicher Mensch halt ist, eine ehrliche Seele. Ne? Und mit dem würdest du gerne weiter zusammen sein? Ja, im Grunde genommen ja. Wie alt ist er? Mein Freund, der ist 37. 37, also würdest du gerne, also wir wollen jetzt nicht über das ganze Leben reden, aber die nächste lange Zeit mit ihm zusammen sein. Ja. Und dein Leben teilen mit ihm. Ja, deswegen habe ich dich ja angerufen, weil du konntest mir vor 5 Jahren auch sehr gut helfen. Übrigens, den Typen haben sie damals geschnappt, das war mein Nachbar. Ah, das ist gut. Das ist gut. Der mit Robofe geschrieben hatte. Ja. Und, naja. Das ist gut. Gott sei Dank bin ich zur Polizei gegangen. Weißt du, Jackie, ich bin noch so ein bisschen ratlos darüber, dass du das überhaupt tust. Du wirkst als eine kluge, durchaus erfahrene Frau. Mhm. Du sagst, dass du eigentlich in keine Notsituation bist. Du hast einen Freund, den du liebst und so weiter. Und dann tust du es trotzdem nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe mich auch nicht, Domian. Das Geld ist das wirklich das Problem. Also, Also ich bräuchte das Geld jetzt nicht dringend, aber... Während du das aussprichst, musst du doch schon merken, wie absurd das ist. Ne? Wegen ein paar Schuhe und ein paar CDs deine Liebe aufs Spiel zu setzen und deinen Freund zu betrügen. Ja, das stimmt. Ne? Da muss man eigentlich gar nicht weiter diskutieren und sagen, hör auf, hör sofort morgen auf. Ne, wir beschließen jetzt zusammen, dass du es nicht mehr tust. Ab morgen soll ich das nicht mehr machen. Ab jetzt. Wir beschließen jetzt zusammen, dass du es nicht machst. Und dann beschließen wir auch... dass es jetzt keine radikale Ehrlichkeit gibt. Du sagst es deinem Freund auch nicht. Mhm. Weil der wahrscheinlich... Ich mache jetzt also einen Cut. Ja. So. Und heute. Und ich finde, dieses Verschweigen ist nur dann zu rechtfertigen, wenn du wirklich radikal jetzt zu ihm stehst und so etwas nicht mehr machst und dich ehrlich ihm gegenüber verhältst. Weil wenn du es ihm jetzt sagst, im Nachhinein ist es wahrscheinlich aus. Ach, Domian, damit bin ich das doof. Könnte. Ja, ich habe oft versucht, schon damit aufzuhören. Erzähl mir nichts, komm. Erzähl mir nichts. Also das ist jetzt so, weißt du, es ist keine Sucht. Es geht um gar nichts. Es geht um ein paar Schuhe. Es geht um ein paar läppische Pumps. Ja. Nee, kein schon. Aber jetzt. Ja. Ja gut. Ich will es versuchen. Ja, ich hoffe, dass wir uns in 5 Jahren widersprechen und du mir sagst, gut, dass ich es damit aufgehört habe. Ja, Domian. Und 3 Jahre später habe ich es meinem Freund gestanden und dann war es auch nicht mehr so schlimm. dann werde ich wohl jetzt meine aufhören mal. Weißt du, du sagst, auch nochmal bezogen auf die Krankheiten, du sagst, du machst das mit Kondomen, das ist ja schön und gut. Dennoch kannst du dir auch irgendwelche anderen kleinen Sachen holen, die auch nicht sehr, sehr erfreulich sind, wodurch man sich mit Kondomen nicht schützen kann. Und du überträgst es auf deinen Freund. Das nur mal so als Nebenbemerkung. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Aber das Hauptargument ist die Unehrlichkeit, ne? Ja. Und dass du alles riskierst. Stell dir mal vor, das fliegt auf und du stehst hinterher alleine da und denkst, mein Gott, das habe ich riskiert deshalb. Ich kann ihm auch gar nicht mehr ins Gesicht schauen, davon abgesehen. Ja, das glaube ich auch. Das hat jetzt schon Auswirkungen auf eure Beziehung. Ja, ich glaube auch. Also das. Kann ich davon ausgehen, dass wir beide jetzt was beschlossen haben? Ja, das auf jeden Fall. Ich höre ab sofort heute mit auf, Jürgen. Wenn das wirklich wahr ist, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, ehrlich. Sag ich in einem halben Jahr rufe ich nochmal an. Bitte, oder mail mir. Ja, das mache ich. Liebe Jackie. Okay, danke. Alles Liebe, tschüss. So, mit wem geht's weiter, frage ich meine Regie. Ganz keck, und meine Regie sagt mir auf dem Kopfhörer mit Leitung 2. Und auf Leitung 2 ist Jan Hendrik, hallo. Hallo. Du bist 17, Jan. Ich bin 17. Jo, und warum rufst du an? Aus der Nähe von Bremerhaven. Nee, ich meine, warum du anrufst. Achso, entschuldigt. es geht um ein schönes Pubertätsproblem. Ja. Das hört man so selten bei dir. Erzähl. Und da wollte ich deinen Rat, wie ich jemanden beraten kann. Wie du jemanden beraten kannst? Ja. Ja. Weil es geht um eine sehr gute Freundin von mir. Ja. Sie ist auch 17. Ja. Und ist in einen verheirateten Mann mit Tochter über 30 verliebt. Oh. Der ihr den Kopf verdreht hat. Ja. Und an dem sie so langsam schon kaputt geht. Läuft da schon lange was zwischen den beiden? Also, wie lange, weiß ich nicht genau. Anspielung hat es wohl schon länger gegeben, sage ich mal. Aber das, so richtig verfallen ist, sage ich mal, geht wohl so seit einem Monat ungefähr. Das geht ja noch. Ja. Das geht ja noch. Je weniger Zeit, desto besser kommt man aus solchen Sachen raus. Ja. Aber die haben jetzt, zumindest in diesem Monat, ein richtiges Verhältnis miteinander. Die haben Sex miteinander. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ach, das auch nicht. Also, der weiteste Versuch war, dass er sie im Auto küssen wollte. Ja. Nur, dass da der Vater gerade aus der Tür kam. Mhm. Und das natürlich abgebrochen wurde, sozusagen. Mhm. Und seitdem hat es so ein Einzeltreffen wohl nicht mehr gegeben, was sie meinte. Sie meinte aber auch zu mir, dass wenn halt er sie verführen würde, sie wohl nicht widerstehen könnte. Ja, weil sie eben verknallt ist. Ja, weil sie einfach verknallt ist. Aber sie weiß, dass er verheiratet ist und er weiß, dass er ein Kind hat. Ja, sie weiß das auch mit der Tochter. Sie weiß, dass er verheiratet ist. Ja. Und hat deshalb auch ziemlich heftige Gewissensbisse. Ja. Ist richtig am Kämpfen letzter Zeit, hat das sich mir auch anvertraut. Ihr seid gute Freunde miteinander. Wir sind gute Freunde miteinander. Ihr habt nichts miteinander. Wir haben überhaupt nichts miteinander. Platonisch. Das ist reine Freundschaft. Ja. Und ich weiß auch nicht. Kennst du den Typ? Bisher noch nicht. Wo hat er sie denn angebaggert? Das kommt, weil die beide am Theater sind. Also sie als Statistin, ja, ich glaube auch Statist oder Schauspieler. Ach so. Und dadurch ist irgendwie der Kontakt hinter den Kulissen sozusagen entstanden. Jetzt machst du dir ein bisschen Sorgen um deine Freundin. Und ich, ja, mach mir Sorgen, weil sie eben seit einem Monat, seit es ein bisschen ernster wurde, auch in letzter Zeit auch ziemlich am Kämpfen ist, aggressiv wurde, auch ein bisschen depressiv und so. Und dass sie, weil eben verliebt ist und auch eher eine Beziehung in Aussicht hat, aber das haben wir sozusagen schon in gemeinsamen Gesprächen überwunden. Moment, sie hat eine Beziehung in Aussicht? Ja, aber sie möchte mit ihm eine Beziehung eingehen. Ach so, meinst du das, ja. Weißt du, die Grundfrage bei der ganzen Geschichte ist, ich frag dich erst noch was anderes. Hat sie ein schlechtes Gewissen der Frau gegenüber? Ja auf jeden Fall auch speziell wegen der Tochter. Ja. Und deshalb will sie sich eigentlich auch loseisen von dem Gedanken. Aber das fällt immer wieder über sie herein, sag ich mal. Mhm. Also ich finde in solchen Fällen immer ganz, ganz, ganz wichtig zu gucken und zu durchschauen, was will der andere. Der ist ja nun erheblich älter, deine Freundin ist 17 Jahre alt. Ist der jetzt nur scharf auf sie, weil sie so eine süße junge Frau ist, so ein süßes Mädel ist mit 17? Und ist der scharf auf eine sexuelle Beziehung? Ja. Oder ist das was Ernstes? Ja, das ist so mein Problem, weil sie wollte noch nicht, dass ich ihn kennenlerne. Mhm. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich es eigentlich verwerflich finde, von einem verheirateten älteren Mann, eine 17-Jährige, auch sowas in Aussicht zu stellen, sozusagen, so mit ihr zu spielen. Mhm. Meinte sie auch, dass es nicht in Ordnung wäre in dem Sinne, wie das trotzdem sie den Kopf verdreht hat. Mhm. Sagst du oder sagt sie? Das sagt sie. Sagt sie, dass sie das nicht in Ordnung findet? Ja, auch selber, ja. Mhm, ja. Weißt du, in der so grundsätzlich würde ich jetzt gar nicht mal so auf Abwehr stehen, wenn er ist 30, sie ist 17. Okay, wenn die beiden sich wirklich lieben würden, so groß ist der Altersunterschied auch nicht. Nee, das stimmt nicht. Meine Sorge wäre jetzt wirklich nur, wenn er sie, ich sag's mal ganz böse, als Betthäschen irgendwie nur verwenden will. Ja, das ist auch meine Angst. Perspektivisch. Und deine Freundin sich immer mehr da rein verliebt und letztendlich dann kapieren muss, dass er sowieso da seine feste Geschichte hat und er nie zu ihr gehen würde. Ja, davor will ich sie irgendwie bewahren, deshalb habe ich dich angerufen, ob du das Tipps weißt. Ja, das ist natürlich immer sehr schwierig. Als guter Freund hat man oft vielleicht einen klügeren Blick, aber ich habe auch so für mich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass man das dann zwar sagen kann, dem anderen. Aber es nützt nichts. Ja. Nee, letztendlich, wenn jemand verliebt ist, ist er von Sinnen. Ja. Da hast du eine rosa Brille auf und du willst es gar nicht hören. Dennoch finde ich auch, dass man als Freund immer so die Pflicht hat, es zumindest mal zu sagen. Ja. Du kannst dir, ich meine, sie ist auch bald eine erwachsene junge Frau, du kannst sie nicht wegschleifen und du kannst sie nicht einsperren oder sowas. Aber man muss als Freund, glaube ich, schon ein sachlicher Ratgeber sein. Man muss es sagen, man kann es auch ein paar Mal sagen und dann muss sie aber für sich entscheiden, wo es lang gehen soll. Mhm. Wenn sie selbst schon solche Bedenken hat, teilweise, wie du sie gerade geäußert hast, ne, dann würde ich, wenn ich du wäre, ihr wirklich massiv raten, auf Rückzug zu gehen. Das kann sie jetzt noch. Es ist noch nichts vorgefallen. Das Ganze läuft erst ein paar Wochen. Ja. Je mehr Zeit vergeht und je mehr sie sich da reinfallen lässt, desto schwieriger. Und wenn die erstmal miteinander geschlafen haben, dann ist wahrscheinlich ganz vorbei. Ja, ist das Feuer noch mehr entfacht. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite wiederum, wenn der wirklich sich in sie verliebt hat und da wirklich echte Gefühle im Spiel sind, das können wir beide nicht entscheiden. Nee, das kann man nicht. Dann soll es vielleicht auch so sein. Und selbst wenn er in einer Beziehung ist, ja, dann würde vielleicht irgendwann diese Beziehung sogar beendet. Ja. Das ist alles sehr schwer zu sagen. Also die Grundfrage ist, was will der von ihr? Ja, das kann eigentlich ja nur sie. Das kann eigentlich nur sie wittern, obwohl das verdammt schwierig ist. Ja. Aber wenn sie schon so einige schlechte Gefühle hat, wie du es gerade beschrieben hast, würde ich dann auch eher sagen, komm, such dir einen Gleichaltrigen. Ja. Obwohl, das ist natürlich alles Quatsch. Du kannst auch mit dem Gleichaltrigen auch reinfallen. Ne? Also darum, aber was anderes. Ja, ja. Freiwillig. Also, ja, also da so würde ich mich da an deiner Stelle verhalten. Mhm. Aber letztendlich muss sie es entscheiden. Sie, nur sie. Wie schätzt du es denn ein? Wie unzurechnungsfähig ist sie schon aufgrund ihrer Verliebtheit? Nicht sehr unzurechnungsfähig, das kann man nicht sagen. Das heißt, sie ist schon offen fürs Gespräch mit mir. Mhm. Sie hat sich auch öfters mit mir unterhalten. Mhm. Und ich habe ihr auch schon gesagt, was ist die Frage, was will er von dir als verheirateter Mann mit einer Tochter? Mhm. Und sie meint auch, sie will eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Schafft es aber auch nicht wirklich. Mhm. Und, aber wenn sie das sogar so formuliert hat mit dem Schlussstrich schon, dann unterstützt sie dabei. Ja. Unterstützt sie, weißt du? Und wenn es dann nicht klappt und es immer noch nicht klappt, dann wird es halt irgendwie weitergehen und es wird seinen Weg finden. Aber dann hat sie das zumindest schon mal gemacht und versucht. Mhm. Ja, schon. Oberstes Gebot ist, die soll den mit Röntgenaugen angucken. Und soll sich nicht einlullen lassen von irgendwelchen Liebeserklärungen, sondern gucken, was der will, ob die Gefühle echt sind. Das ist das Wichtigste. Hör mal, wie kommt es, dass du so besorgt um deine Freundin bist? Das scheint aber eine enge Verbindung zu sein. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ja, wir kennen uns eigentlich erst seit Anfang des Schuljahres. Ja. Und wir schweben irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber du bist nicht heimlich in sie verliebt? Ich bin nicht heimlich in sie verliebt. Hundertprozentig? Hundertprozentig. Aber das ist ganz sicher. Ich bin seit 2 Jahren glücklich mit meiner Freundin zusammen. Wir lieben uns eigentlich wie am ersten Tag. Ja gut, es gibt ja auch gute geistige Freundschaften zwischen Frauen und Männern. Es muss nicht immer Sex dabei sein. Es ist einfach eine schöne Freundschaft, die ich gefunden habe, worüber ich sehr froh bin. Und deine Freundin ist wiederum auch nicht eifersüchtig auf diese Freundin? Im normalen Rahmen, sage ich mal. Ja. Aber so wie man immer eifersüchtig ist. Ja, ja. Also wenn man sich mit anderen Jungs oder Mädchen trifft. Ne? Ja, ja. Aber nicht im Übermaßen, dass sie jetzt meinen würde, da läuft was. Nein. In welcher Stufe seid ihr? Wir gehen auf G11. Auf G11, ja. Und bekommst bald mit den Zukunftsängsten. So wie am Anfang besprochen. Richtig. Mit Saskia. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du denn mal machen, beruflich? So Zoll, Bundesgrenzschutz, so. Ach so. In die Richtung. Achso, ja, da sind doch die Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Wenn man da hin will. So über das Finanzamt die Brücke geschlagen. So in den Außendienst dort. Ja, ja. Dann dachte ich, ein Freund von mir meinte dann, Mensch, Zoll wäre doch auch mal was oder so. Ja. Und da will ich mal in den Ferien gucken, dass ich dann Praktikum kriege. Achso, ja, genau, das ist immer gut, genau. Dass man so ein bisschen reinschnuppert, ne? So. Ja. Damit man was Handfestes hat. Ja. Ja, Jan Hendrik. Also, versuch das mal so zu machen, wie wir es gerade besprochen haben. Ich versuche es. War sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ich freue mich auch. Es ist immer mal schön, deine Sendung zu hören, beziehungsweise zu sehen. Auch eine tolle Erfahrung am Telefon, muss ich sagen. Und schöne Grüße in den Norden, ne? Du kommst ja aus dem Norden an. Ja, aus dem Norden. Alles Gute. Danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Das war Jan Hendrik, 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Und an dieser Stelle ein Hinweis auf Samstag. Morgen ist keine Sendung. Morgen ist ja Frohen Leichnam, Feiertag hier in NRW. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir wieder ganz normal hier. Und Samstag 23.30 Uhr. 23.30 Uhr am Samstag, 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen ist mein prominenter Gast Frank Plasberg, der Star-Moderator hier vom WDR von Hart aber Fair. Mit dem ihr auch sprechen könnt. Ihr kennt das ja bei den Promi-Sendungen. Ihr könnt anrufen, euch mit Herrn Plasberg, mit Frank Plasberg unterhalten. Meldet schon mal unter domian@wdr.de. Meldet euch an, plus eure Telefonnummer, eure Frage, euer Anliegen und dann kommt ihr vielleicht in die Sendung am Samstag. Manuela, 29 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo Domian. Ja, Manuela, um was geht's bei dir? Und zwar ist Folgendes passiert. Mir ist am Montagmorgen die Wohnung abgefackelt. Also das heißt mir und meinen beiden Kindern. Abgefackelt? Hast du abgebrannt? Komplett abgebrannt. Brandstiftung? Nein. Nein. Ach, du bist ja die ganze Wohnung? Ist alles weg. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie viel Quadratmeter war die Wohnung? Die war 85 Quadratmeter. Und was ist da passiert? Es ist nicht mehr feststellbar. Die Polizei konnte zwar feststellen, wo es angefangen hat zu brennen. Wo denn? Auf dem Wohnzimmertisch, also auf dem kleinen Beistelltisch, wo ein CD-Player drauf stand. Ist der durchgebrannt oder was? Wie gesagt, sie können es nicht mehr feststellen. Wo wart ihr? Also du und deine Kinder? Also meine Kinder waren Gott sei Dank beide in der Schule. Ja. Ich war auf Arbeit. Achso, die Wohnung stand also leer, als es gebrannt hat. Ja, ja. Bist du Raucherin? Ja. Hast du, liegt jetzt gerade nahe? Nein, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Also keine Zigarette da liegen lassen oder so. Nein. Denn, wie hast du es erfahren? Ich war auf Arbeit und auf einmal kam mein Chef hoch und meinte, ich sollte bitte mal runterkommen. Ja. Und da bin ich bei uns, also ich arbeite im Hotel. Mhm. Bin zu uns am Empfang gegangen. Mhm. Und da stand dann die Polizei und die sagten dann nur, ich müsste bitte nach Hause fahren, meine Wohnung würde brennen. Wo bist du jetzt im Moment? Im Moment bin ich im Hotel. Im Hotel? Mit den Kindern? Ja. Die wohnen da auch? Ja, ja. Mensch, das ist ja Horror. Das stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn die eigene Wohnung, das Ganze, was man so besitzt an persönlichen Gegenständen, ist alles kaputt, alles weg? Alles weg. Radikal weg. Papiere, ja. Unterlagen, Zeugnisse, alles, Erinnerungsstücke, alles Briefe, alles, was einem... Ja. Wert und wichtig war es weg. Ja. Wie geht's dir damit? Sag mal, Montag, Dienstag, klar, ging es mir ziemlich bescheiden. Ja. Heute geht's eigentlich. Ich versuche auch gar nicht dran zu denken. Mhm. Ich gucke jetzt einfach nur noch nach vorne. Man muss natürlich immer bei allen schlimmen Sachen immer noch sehen, was noch hätte schlimmer kommen können. Gut ist dabei, dass ihr alle nicht im Haus wart, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ja. Ne? Das hätte ja auch nachts passieren können und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was dann geschehen wäre. So war niemand in der Wohnung, niemand ist zu Schaden gekommen. Hast du was eine ganz wichtige Frage ist, hast du eine ordentliche Feuerversicherung? Leider nicht. Das heißt, der ganze Schaden geht jetzt auf dein Konto? Nein, also mein Hausrat, was wir besessen haben, das geht auf meine Kappe. Mhm. Den Rest bezahlt die Brandschutzversicherung vom Vermieter. Ach so. Aber immerhin so deine ganzen Gegenstände, auch die Möbel und all sowas, das musst du dann bezahlen. Ja. Hast du schon mal so über den Daumen gepeilt, wie groß der Schaden für dich jetzt privat ist? Also mit Möbel, mit allem drum und dran, so um die 10.000 Euro. Wow. Du lebst alleine mit den Kindern? Ich lebe alleine mit den Kindern, ja, ich bin alleinerziehend. Alleinerziehend, berufstätig, das heißt, so viel Kohle ist da auch nicht da? Nee, absolut nicht. Und ich gehe auch nur aus Aushilfe arbeiten. Mhm. Wie ist jetzt die nächste Zeit geplant? Ich meine, zwei Kinder, wie alt sind die Kinder? 7 und 9. 7 und 9, ja gut, die müssen ja irgendwie ein Zuhause haben. Was ist geplant? Also ich habe jetzt, so wie es aussieht, eine Wohnung. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen halt jetzt sehen. Wie gesagt, wir haben keine Möbel mehr. Mhm. Wir haben nichts mehr. Gibt es denn Freunde, die ein bisschen helfen und sagen, hier kommen, wir spendieren ein Ikea-Bett und wir machen das oder irgend sowas? Ich sag mal, so ein paar Klamotten jetzt sind, also von dem Ort, wo ich gewohnt habe, gespendet worden. Mhm. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin komplett auf mich alleine gestellt. In dem, war das ein Mietshaus, in dem du gewohnt hast? Das war ein Mietshaus, ja. Also unter mir hat noch jemand gewohnt. Ja. Ist da auch sehr viel Schaden entstanden? Ja, die ist auch komplett unter Wasser gewesen, die Wohnung. Aber dafür musst du nicht auch noch aufkommen? Nein. Nee, das macht dann die Versicherung des Hausbesitzers? Ja. Das heißt, da ist auch eine Existenz erstmal äußerlich gesehen, erstmal jetzt ja, kaputt, ne? Ja. Was die Wohnung betrifft zumindest. Mhm. Also ich war auch gestern Morgen in der Wohnung, also... Aber immerhin hast du jetzt schon so schnell eine Wohnung. Das ist doch nicht schlecht in Aussicht. Ja. In Aussicht oder ist das in trockenen Tüchern? Also es ist so 98% sicher. Und ist die einigermaßen okay? Die ist okay, ja. Ja. Mhm. Was passiert eigentlich so mit so Gegenständen, die so Urkunden oder Schulzeugnis oder was oder ein Ausweis oder irgend so diese ganz wichtige Sachen? Wie macht man das? Weißt du schon? Das muss ich alles neu beantragen. Mhm. Also jetzt für die Kinder. Ich hatte meine Sachen Gott sei Dank dabei den Tag. Ja. Na, aber die Geburtsurkunden von meinen Kindern. Sowas zum Beispiel, ja genau. Mhm. Die Zeugnisse von meinen Kindern, meine Zeugnisse von der Abschlussprüfung. Das muss alles neu beantragt werden. Mhm. Also ich finde es auch sehr, sehr, sehr, sehr belastend, kann ich mir vorstellen für dich, Manuela. Aber wie du gerade schon gesagt hast, gucken wir nach vorne. Du hast eine neue Wohnung, ihr seid gesund, ihr seid nicht zu Schaden gekommen. Und ihr werdet euch danach schon wieder berappeln, irgendwann, irgendwie. Das wird wahrscheinlich... Ich auch. Also ich glaube, wenn die Kinder nicht gewesen wären, ich hätte alles hingeschmissen. Mhm, glaube ich. Im ersten Moment ist das natürlich... Ich stelle es mir auch so schlimm vor, wenn man dann da hinkommt und das so sieht, ne? So eine vollkommen zerstörte Wohnung, das war ja immerhin dein Zuhause. Ja. Da kann man so erahnen, wie es den Menschen früher gegangen sein muss im Krieg, ne? Wenn was alles kaputt gebombt worden war. Also so kam ich mir in dem Moment ganz ehrlich auch, gesagt, auch vor, weil die ganze Wohnung war auch komplett aus Holz. Ah ja. Und das hat natürlich auch gebrannt wie Zunder. Ja, ja. Also die haben auch teilweise gedacht, das Ding explodiert. Weil das war nachher nur noch so eine Rauchentwicklung. Mhm. Also, wie gesagt, das Einzige, was hat, ist, wie jetzt meine Kinder sehr traurig sind, dass ihre Haustiere tot sind. Ach, da waren noch Tiere in der Wohnung? Ja, wir hatten zwei Hasen und ein Meerschweinchen. Das war traurig. Die sind natürlich, da konnten sie nichts mehr machen. Nee. Also Manuela, guck mal nach vorne. Ich hoffe, dass ihr richtig auf die Füße kommt bald. Und ihr diesen Schock dann relativ schnell werdet verarbeiten und vergessen können. Ja, wie gesagt, es muss halt irgendwie weitergehen. Ja, ich drücke die Daumen. Ist halt immer so ein Problem, aber es wird schon irgendwie... Ja, und wünsche von Herzen alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss, Manuela. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, wenn ihr mich hier live erreichen wollt im Radio bei 1Live. Oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Anita und Anita ist 50. Hallo Anita. Hallo Domian. Ja. Ich habe ein ganz dickes Problem und zwar geht es um meine Mutter. Ja. Meine Mutter lehnt mich ab. Also ich kann mich auf den Kopf stellen. Meine Mutter hat mich immer schon abgelehnt. Du bist 50 Mutter, Jahre. Das war ich bin also, 50 Jahre. Das war immer schon so. Das war immer schon so gewesen. Ich habe noch 4 Geschwister. Mhm. Ich bin also komplett aus dem Rahmen gefallen. Also ich bin immer anders gewesen. Immer. Schon als Kind habe ich das selber gemerkt. Und als ich 8 Jahre war, hat mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, mir gesagt, dass es nicht mein Vater ist. Und da wusste ich, wo der Hase herrennt. Ah. Und meine Mutter macht mich aber dafür verantwortlich. Also meine Mutter würde mir am liebsten die Gurgel umdrehen. Sie sagt immer, hätte ich dich doch früher besser in die Ruhe geschmissen. Und das tut mir weh, Domian. Das sagt die Mutter? Ja. Hätte ich dich doch früher in die Ruhe geschmissen? Hätte ich dich früher in die Ruhe geschmissen. Und ich aber tue ihr nicht. Weißt du, wer dein Vater ist? Ja, ich weiß. Ich war auch einmal da gewesen. Ich meine, es ist ein sehr vermögender Mann. Er hat es also dann sofort abgeschnitten, weil er wahrscheinlich, er hat selber Kinder. Mhm. Er hat also geglaubt, ich wollte was von Geld haben oder sowas. Was ich aber sofort gesagt habe, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Also ganz ehrlich nicht, das schwöre ich. Mhm. Denn ich bin zwar nicht auf Rosen gebettet, aber ich habe ein schönes Haus. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe zwei wundervolle Kinder. Also um materielle Dinge ging es da gar nicht. Nein. Hat er das akzeptiert und hat sich da... Ja, hat er dann. Also, dann hat er also auch gesagt, das stimmt und ich brauche die nur anzugucken. Da wusste ich also, denn ich habe mich immer über mein Aussehen schon gewundert, Hast du denn dass ich immer anders aussah. Hast du denn mit dem heute noch Kontakt? Nein. Warum nicht? Nein. Ich habe das damals nicht mehr. Ich habe mit ihm zweimal gesprochen und er hat dann gesagt, er wünscht keinen Kontakt und ich habe das dann also auch nicht mehr. Ich wollte das auch nicht, weil er, ich weiß es nicht, es war seine Frau, sollte das nicht wissen. So. Und ich wollte das auch nicht. Ich wollte um Gottes Willen nichts kaputt machen. Also das war auch gar nicht meine Art. Aber dein Anliegen gerade war ja zu Beginn unseres Gesprächs, ist, dass deine Mutter, obwohl du jetzt 50 Jahre bereits alt bist, dich immer noch nicht akzeptiert und Nein. Meine Mutter tut mir, ich war zum Beispiel, also heute war ich wieder bei ihr gewesen, ich besuche sie dann immer, weil mein Papa so schwer krank ist. Mhm. Dann habe ich sie also heute besucht. Das Erste, was sie sagte, als sie die Tür aufmacht, wie siehst du denn schon wieder aus, was macht der Köter? So, und ich muss dabei sagen, ich habe 2 Yorkshire. Ich habe einen Yorkshire im Januar mit 13,5 verloren. Mhm. Und zum 50. Geburtstag haben mir meine beiden Söhne einen kleinen Yorkshire wieder gekauft. Mhm. Und der wird jetzt ein halbes Jahr. Lassen wir mal die Hunde beiseite. Ja. Ich würde dich gerne fragen, woher du die Geduld nimmst, dass du jetzt in dem Alter immer noch dann überhaupt zu deiner Mutter gehst, wenn die dich über Jahrzehnte so schlecht behandelt hat. Domian, ich suche Liebe bei meiner Mama, aber ich finde sie nicht. Mhm. Und das tut so weh. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich gesagt habe, ich springe irgendwo von der Brücke. Ich möchte nur, dass sie mich einmal in den Arm nimmt. Nur einmal. Und mich nur einmal drückt. Ich habe ihr zu Weihnachten teure Geschenke gekauft. Ein teures Halsband. Mhm. Aber ich meine, darum bettelst du ja schon seit Jahrzehnten. Ne? Ja, ich weiß, gibt es nicht irgendeinen Moment in dir, dass du sagst, okay, es geht halt nicht und dann ziehe ich mich eben zurück? Doch, das habe ich auch schon, aber das halte ich dann nicht aus, weil ich immer sage, ich habe ja noch eine Mama und ich liebe meine Mama auch, aber sie liebt mich nicht. Mhm. Und der Vater, der dein Stiefvater ist, wie hat der dich behandelt? Der ist ganz lieb zu mir, der verehrt mich, der verehrt mich richtig, aber meine Mama ist kalt. Ich durfte auch nie früher, als ich Kind war, zu meiner Mama ins Bett. Sie hat immer gesagt, hau ab. Und das tut verdammt weh. Hat sie dich auch geschlagen als Kind? Nein, aber sie hat mich gequält. Sie wusste, dass ich immer vor Spinnen Angst hatte. Ja. Und ich habe also eine tierische Panik vor Spinnen gehabt. Ja. Und dann hat sie die gefangen, hat sie mir dann auf die Schulter gesetzt oder auf den Körper gesetzt. Und dann habe ich mich weggeschrien. Ne? Richtig sadistisch ist das ja. Ja, und dann hat sie sich totgelacht. Dann hat sie die Hose dabei nass gemacht. Und ich war dann vollkommen von der Rolle. Also Anita, unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ich würde gerne kurz noch zu dir sagen. Ich finde, wenn du das bis zu diesem Alter nicht geschafft hast, damit klarzukommen, würde ich dir ganz dringend eine professionelle Hilfe anraten. Ganz dringend. Mhm. Wir machen Folgendes. wir rufen dich, das heißt, meine Psychologin ruft dich jetzt nochmal an und ihr sprecht nochmal eingehend darüber. Okay. Okay, dann legst du auf und die Anja ruft dich gleich an. Ich bedanke mich. Okay. Herzlich, du mir ja. Alles Gute, Anita. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen ist Feiertag. Wir sind wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Technik Matthias Neef. Bis dann, tschüss.